Wszystkie czarne wiedzieli szafy. Dunkelheit, der Schatz meiner Seele. Sie drängt ans Licht, es gibt kein Zurück. Der Körper wird die Sinne entfliehen. Narkotisiert, nichts, was mich bedrückt. Die Hand und zeig mir den Weg aus dieser kalten Welt ins brennende Licht. Durchbreche Mauern auf Zwielichter Schatten. Den ersten Schritt getan, wir werden es schaffen. Aus dieser Karte.